Ich arbeite grundsätzlich ohne Lizenz. Kannst du glauben? Mich abgekoppelt von dem restlichen menschlichen Wurmfortsatz. Ihr Idioten. Yeah. Ja, ich möchte euer, kommt jetzt nicht. Der Rapper hat eine Wohnung anweisen. Wenig geht in der Felsen Wohnung, der Rapper hat eine Wohnung. Dieses Handeln, wenn wir dir eh schon zu machen, und unsere Wette. Denn ich kann mein Geschenk nicht erinnern. Du hast uns gesagt, dass wir nicht in den Schuhschuhen haben. Vorher, der Freund und Bruder. Und wenn nur noch einmal fragen, wie steht das Interesse der Mann auf der Kirche? Für ihr Wasser. Warum wir Wasser haben? Wer? So ist der schon erwähnte Wasser. Um den wir erlaschen einen Freitag.